Das Land, in dem du geboren bist, zerfällt und ihr macht mit. Was 70 Jahre Umerziehung schafft Deutschland sich ab, Stück für Stück. Man prügelt euch die Schuld der Vergangenheit in jede Falte eures Hirns. Und jeder, der ihr sagt, was er denkt, dem steht Hitler auf der Stirn. Und während du resignierst, alles zerbricht, denn dein Volk schafft sich ab, siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder, das ist unsere Pflicht. Man sagt, früher in der DDR wurde das Menschenrecht verletzt. Man wurde bespitzelt, inhaftiert und gehetzt. Doch wenn ich mich heute so umsehe, hab ich Zweifel hier zu Recht. Der Bürger ist komplett aus Glas, Diktatur ganz einfach umgesetzt. Und während du resignierst, alles zerbricht, denn dein Volk schafft sich ab, siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder, das ist unsere Pflicht. Siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder, das ist unsere Pflicht. Und während du resignierst, alles zerbricht, denn ein Volk schafft sich ab, siehst du das nicht? Und während du resignierst, alles zerbricht, kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder. Das ist unsere Pflicht.